Reinhard Götz, Johann Holtrop. Abriss der Gesellschaft, Roman. Erster Teil 1. Als die Winter noch lang und schneereich und die Sommer heiß und trocken waren, da stand der schwarzgläserne Büromonolith sinnlos riesig in der Nacht am Ortsrand von Krölper, Krölper an der Unstrut, dahinter die Wälder, die Krölper nördlich zur Warte hin abgrenzten, da leuchtete einsam böse und rot das glutrote Firmenlogo von Arrow PC, oben am Dach über dem düsteren Riesen, aus schwarzem Stahl und schwarzem Glas gemacht, die rote Schrift darüber, ein Neubau so kaputt wie Deutschland in diesen Jahren, so hysterisch kalt und verblödet konzeptioniert wie die Macher, die hier ihre Schreibtische hatten, sich die Welt vorstellten, weil sie selber so waren, gesteuert von Gier, der Gier, sich dauernd irgendeinen Vorteil für sich zu verschaffen, am liebsten natürlich in Form von Geld. Genau darin aber in ihrem Kalkül auf Eigennutz, umgekehrt selber kalkulierbar, ausrechenbar und ausbeutbar zuletzt, das war die Basis der abstrakten Geldmaschine, die hier residierte, das Phantasma der totalen Herrschaft des Kapitals über den Menschen, so falsch, so lächerlich, so blind gedacht, so infantil, größenwahnsinnig, wie? 2. In seinem Eckzimmer saß der Leiter Konzernsicherheit Krölper Dr. H. Sprissler 52, nahm den Telefonhörer in die Hand und wählte eigenhändig die Nummer seines direkten Ansprechpartners bei der Arrow PC seitlich schräg übergeordneten Mutterfirma Asberg AG in Schönhausen und hatte nach einem kurzen Gespräch mit dem dort zuständigen Unter seines hiesigen Chefs Blaschke den Satz notiert: Asberg lässt die Frage Zulässigkeit Überwachung Immobilien Krölper vorerst in-house in Schönhausen prüfen. Um anschließend sofort vorschrifts- und vereinbarungsgemäß einen angefangenen 10-Minuten-Slot auf den rechnungstechnisch unabhängigen KS-Mandanten Asberg zu schreiben, war so aus einem 40-Sekunden-Telefonat und einer 8-Sekunden-Notiz durch fast nichts also, nicht gerade wenig Geld, ein paar hundert Mark auf jeden Fall, wie viel genau, würde zuletzt in den Kürzungsverhandlungen über das geforderte Honorar entschieden werden, neu generiert und gemacht, war Geld aus nichts erschaffen worden, hatte Arrow PC seinen Auftrag erfüllt, sein Imprint verwirklicht. Arrow turns your fantasy to cash. 3. Holtrop hatte mit der flachen Hand pa, pa, pa auf den Tisch gehauen, um sich zu verabschieden. Meine Herren. Die Gläser sprangen, es klirrte, meine Herren, rief er aus. Von den anderen Tischen kamen einige Blicke. Die Gespräche im Festsaal waren für einen Moment leiser geworden. An Holtrops eigenem Tisch wurde gelacht. Da war er schon aufgestanden, verbeugte sich, breitete die Arme aus. Gnädige Frau, sagte er zu der vom Nebenstuhl zu ihm hochblickenden Ehefrau des Kollegen Uhl. Es ist soweit, Ihnen einen wunderschönen Abend noch zu wünschen. Tschüss. Er lachte sie an. Tschüss. Wobei er die letzten Worte nach einer Drehung schon im Abgehen gesagt hatte, im Rausgehen einige Bekannte grüßte. Siehst du schon? Und er nickte nur und winkte, obwohl er auch jedem dieser bekannten Freunde und Kollegen ganz direkt und höchstpersönlich die Existenzwahrheit, die ihn auf den Punkt brachte, ins Gesicht gesagt haben könnte: Ehre, Geiz, Geld, Ruhm oder Faulheit, Streber, Dummkopf, Intrigant. Aber das war Asberg, die Firma, das war bekannt, das wusste jeder von jedem, was für ein Typ Loser der jeweils andere war, weshalb er auch nicht richtig ernst genommen werden konnte, eigentlich nur zu verachten war. Diese generalisierte, alle Chefs verbindende, die Über-, Unter- und Mittelchefs einende Verachtung füreinander hatte Holtrop schon mit Anfang 20, vor über 25 Jahren, bei seinem ersten betriebswirtschaftlichen Praktikum in der Firma seines Vaters beobachtet. Später hatte er die Verachtung als Basis einer korrupten Kollegialität der Führenden verstanden, die sich gerade in ihrer gegenseitigen Verachtung gegenseitig tolerieren konnten. Mir doch egal. Mir doch egal, dachte und sagte jeder über jeden, was die Null, der Typ neben mir, plant, vermeldet oder beabsichtigt. Es wird ja sowieso nichts, der kann es nicht. Dachte jeder über jeden. Holtrops Vater war nach Ansicht seines Sohns kein wirklich guter Chef gewesen. Er merkte nicht, wie schlecht die Gruppe seiner Mitarbeiter funktionierte, in der alle gegeneinander arbeiteten und jeder nur für sich selbst, anstatt für ihn als Chef oder für die gemeinsame Sache der Firma als Ganzes zumindest. Natürlich hätte es der Vater nicht ungern gesehen, wenn sein Sohn, er war der Älteste, es gab noch 3 jüngere Töchter, die mittelgroße Firma, die Kartons herstellte und Verpackungen bedruckte, übernommen hätte, wie es der Tradition der Familie entsprach. Aber das kam für Holtrop nicht in Frage. der ineffektive Führungsstil seines Vaters, der impulsiv intuitiv war, diffus menschenfreundlich, aber oft auch fürchterlich erratisch, hatte Holtrops theoretische Neugier geweckt. Wie funktioniert ein Unternehmen? Wie führt man eine Firma? Als Jugendlicher hatte er eine Zeit davon geträumt, Schriftsteller zu werden. Aber nach dem Abitur und dem Wehrdienst bei der Bundeswehr hatte er an der Hochschule für Betriebswirtschaftslehre in Speyer, die im Bereich Marketing einen exzellenten Ruf hatte, das Studium aufgenommen. Zwei schnelle Jahre war er als Jungsöldner Berater bei Deloitte. Effektivität und Abstraktion pur im Dienst der Praxis, das Gegenteil zur Universität, eine faszinierende, grausame, auch lächerliche Lehrzeit, auf die Kälte der Überlegenheit reiner Wirtschaftsrationalität zugespitzt. Sobald wie möglich nahm er den Sprung ins operative Geschäft. Holtrop wurde Vorstandsassistent beim Maschinenbauer Voth, wechselte dann in gleicher Position, wobei er im Schwäbischen verblieb, zu Holzbrink und von dort, schon zwei Jahre später, aber für das doppelte Gehalt, schließlich zur Asberg AG. Während dieser Jahre seines Berufsanfangs hatte sich auch Holtrop in das überall herrschende System der alle einenden Verachtung hineingelebt und damit arrangiert. Kollegen, die Verachtung auf sich ziehen mussten, ganz zu Recht, gab es schließlich überall. Zugleich aber hatte er gegenüber der Verachtung als Prinzip von Führung innerlich Distanz gewonnen, indem, wie er nicht wusste, verboten naiven Glauben an die höchst besondere Andersartigkeit seiner selbst. So wie er in der Beobachtung seines Vaters geglaubt hatte, er werde alle Fehler, die der machte, vermeiden und alles besser machen als der Vater, ging es ihm später mit jedem Vorgesetzten. Er übernahm per Nachahmung, was er gut fand, identifizierte die Defizite, die er vermeiden wollte und glaubte, er würde jetzt, weil er alles erkannt hatte, die Fehler vermeiden und alles richtig machen können. Holtrop glaubte einschränkungslos an die Freiheit seines selbstbestimmten Handelns. Und die strukturelle Kaputtheit des Systems der Verachtung erzeugte bei ihm vor allem den Überlegenheitsgedanken: Gut, dass ich weiß, dass alle so kaputt sind, denn dann kann ich davon profitieren. Der Erfolg bestätigte Holtrop anfangs zu seinem eigenen Erstaunen, bald war er daran gewöhnt. So machte er Karriere, hell und brillant, wie er im Auftreten war, die optimierte Summe aller, eines jeden, der ihm gerade gegenüberstand. So hatte er seinen Aufstieg in der Firma gemacht und genau so heute Abend, beim Festbankett zu Ehren des 80. Geburtstags von Aspergs Altpatriarchen Berthold Asberg, aus dem dekorierten Festsaal der Schönhausener Stadthalle seinen Abgang wieder einmal zum genau richtigen Zeitpunkt genommen, früh, aber nicht zu früh, dafür blitzartig schnell. Da lag er auch schon im Bett, kurz nach 11:30, und war auch schon letzter Gedanke: Diese hocheffiziente Präzisionsmaschine, die Führung auswirft. Ich eingeschlafen auf der Stelle wie gewünscht. 4. Das Medienhaus Asberg, die Asberg Medien AG, hatte in den vergangenen Jahren einen ebenso fulminanten Aufstieg hingelegt wie sein gegenwärtiger, seit fast 4 Jahren amtierender Chef, der Vorstandsvorsitzende Dr. Johann Holtrop, 48, Herr über 80.000 Mitarbeiter weltweit und eine Bilanzsumme von 20 Milliarden DM in 1999 von 15 Milliarden Euro im Jahr 2000. Alle Kennzahlen der Firma waren steil angestiegen und zweistellig gewachsen. Als Vorstand Neue Medien hatte Holtrop schon früh eine Öffnung des Hauses zu diesen neuen Medien hin eingeleitet. Nach Holtrops Wechsel in den Vorstandsvorsitz hatte sein Vorgänger Brosse als Chef des Aufsichtsrats auf die alten Geschäftsfelder, die Druckereien, die Gruppe Service, die Verlage und auf deren besondere Pflege geachtet. Das gerade erst aufgebaute Zeitschriftengeschäft wurde durch Zukäufe in Osteuropa weiterentwickelt. Die Musik- und Fernsehunternehmungen wurden zu weltweit boomenden und boomend ertragreichen Unternehmensbereichen. Asberg machte Gewinn, Asberg war am Wachsen und unter Holtrops Führung mehr und erfolgreicher denn je. Von alledem war die Rede gewesen in den Ansprachen am Abend. Die Unternehmerpersönlichkeit Berthold Asberg wurde gefeiert, seine Bodenständigkeit und sein Weitblick, sein Mut, seine Strenge gegen sich selbst, vor allem aber sein besonderer Einsatz für das Wohlergehen seiner Mitarbeiter, aller Mitarbeiter des Hauses Asberg. Und in einer kurzen, die Zuhörer anrührenden Rede hatte Asberg sich dann auf die ihm eigene spröde Art bedankt. Man möge es ihm nachsehen, derartige Feiern lägen ihm bekanntlich nicht so sehr. Er wisse gleichwohl um ihre Funktion, die Mitarbeiter der Firma, die ja nun sein Leben sei, im festlichen Ereignis zusammenkommen zu lassen. Seiner Frau und seinen Kindern verdanke er alles. Die so Angesprochenen schauten auf. Seine Frau, die den ganzen Abend über jeden im Saal unerbittlich lächelnd angelächelt hatte, applaudierte ihrem Mann, der nickte ihr zu und setzte sich. Der Applaus schwoll an und ebbte ab, dann wurden die Gläser gehoben und es war auf Asberg, den alten Herrn und die Firma, von den anwesenden Aspergianern und den von außen dazugeladenen Gästen angestoßen und getrunken worden. Die Band spielte auf, die Tanzfläche füllte sich, Stimmung nahm Fahrt auf, der Anfang einer später wieder legendären Nacht. Kurz vor fünf, einige Sekunden bevor der Wecker dreimal pickte, um dann im Alarmton loszufieben, war Holtrop aus tiefem Schlaf erwacht. Er sah das Bild der urgroßväterlichen Fabrik an der Wand. Fragen aus fraglich verlaufenen Szenen des gestrigen Tages hatten sich über Nacht in die Lust verwandelt, sofort wieder selbst zu handeln und alles Mögliche zu machen. Er stellte den Wecker aus, warf die Decke, unter der er geschlafen hatte, zurück und sah den kommenden Tag mit der Freude eines wilden Tiers auf sich zukommen, den Toten die Blüte, uns Lebenden die Tat. Den Toten die Blüte, uns Lebenden die Tat. Er stand auf und ging in den Keller. Dort setzte er sich, nachdem er den Fernseher eingeschaltet und seinen Trainingsanzug angezogen hatte, auf das in der Ecke stehende Hometrainergerät und fing an, locker, langsam, ruhig und leicht in die Pedale zu treten. 20 Minuten später saß Holtrop, frisch geduscht und vom Sport am Geist rundum erfrischt, in seinem Wagen und ließ sich die 260 Kilometer nach Krölpa bringen. 5. Das Wetter war schlecht. Es war Freitag früh, die Autobahn war stark befahren. Durch Sprühregen, Nebel und Gischt raste Holtrops Wagen dahin, hinten im Fond brannte Licht und es war warm im Inneren des Autos. Holtrop hatte beim Einsteigen Mantel und Degen abgelegt, das Jackett ausgezogen und seine Mappe mit den Unterlagen neben sich auf den Sitz geworfen. Jetzt blätterte er in den Papieren. Er führte Telefonate mit fernöstlichen Vasallen, erledigte seine elektronische Post und machte sich Notizen am Rand der Vorlagen zu den heutigen Gesprächen, um optimal vorbereitet zu sein. Die meisten Leute gehen unvorbereitet in die Verhandlungen. Außerdem sind die Leute wirr, also steuerbar. Die meisten wollen sogar gesteuert werden. Sie wollen auch etwas davon merken. Ein sie entlastendes Moment, etwas penetrant direktivistisches, will aber keiner spüren müssen, wozu er sich dann auch noch ganz explizit irgendetwas Konkretes bewusst denken müsste. Es muss laufen. Es muss laufen. Das war Holtrops Führungsphilosophie. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, aber rundlaufen sollte es schon. Auch als Chef war er primär Marketinggenie, konnte sich und das von ihm Gewollte jedem verkaufen. Holtrop würde das schlechte Wetter draußen zwar auch nicht wegzaubern können, könnte aber jeden Menschen, der hier im Auto neben ihm säße, davon überzeugen, dass etwas Schöneres gar nicht vorstellbar wäre, als zwischen 7 und 8 Uhr früh über diese Ostautobahn zu brausen, eng im Pult mit all den anderen Verrückten, Stoßstange an Stoßstange hintereinander her, siebenfacher ABS, x-facher Self-Assistant, Drive-Self-Airbag allseits und jeder auf die Art Vollgas in seiner eigenen rasenden Einzelzelle unterwegs und mit anderen Absichten, Hoffnungen, Urdringlichkeiten befasst und davon gejagt, jeder anders verrückt und alle zusammen doch auch perfekt koordiniert bei Tempo 180. So fetzte Holtrop also durch dieses kranke Mitteldeutschland dahin, ostwärts, hoch, tief, runter, rüber, weiter. Und der ganze Osten schnaubte, schniefte, Rotz und Wasser brodelte. Dann waren sie da, Arrow PC, das Haus strahlte. Anfang März 2000, vor einer halben Ewigkeit von heute aus gesehen, als der Boom noch boomte, war der Bau eröffnet worden. Daneben ging es auf das alte Ostgelände. Die stählerne Schranke der Einfahrt ging hoch, der Wagen rollte durch, der Pförtner grüßte aus dem Fenster seiner Kabine heraus mit gehobener Hand, Holtrop grüßte zurück. Dann fuhren sie an der alten Hauptdruckerei vorbei, vorbei an der Baustelle für die Kantine, hinter zum DDR-Altbau, wo die Mereo-Dienste residierte. Wenige wissen, wer diesen Bau errichtet hat, sagte Holtrop standardmäßig zu den Gästen, die ihn hier besuchten, um dann in die höfliche Interessiertheit des Gegenübers die Pointe möglichst matt fallen zu lassen. Ich auch nicht. An der Art des folgenden Lachers konnte Holtrop erkennen, mit welchem Typus Mensch er es bei dem aktuellen Exemplar von gegenüber zu tun hatte. Der subalterne Idiot, der froh war, sich als erstes gleich ein bisschen locker lachen zu dürfen, ja zu sollen, war leider der bei Weitem häufigste Fall, wofür die Leute selber kaum verantwortlich zu machen waren. Das lag, wie Holtrop wusste, an seiner Position. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Die Türen wurden nicht gerade aufgerissen, aber die elektrische Spannung schnellte hoch in jedem Raum, den Holtrop betrat. Die Körper der Menschen erstarrten in Konzentration, um sich nichts anmerken zu lassen vom Schreck, von der Faszination, die das Erscheinen des Vorstandsvorsitzenden Johann Holtrop, der natürlich besonders höflich abwiegelnd auftrat, auslöste. Das war ein Kick, der Holtrop Energien zuführte, die er als Chef auch brauchte, aber in der Hand haben musste, sich nicht anmerken lassen durfte. Gleiche der Ratte nie. So ein Spruch seines Großvaters, den der von Bismarck oder Seneca, vielleicht auch von Nietzsche oder irgendeinem anderen damals gerade aktuellen Haudegen für Unternehmerweisheiten hergeleitet hatte. Die gegenseitige Abhängigkeit von Ober und Unter machte Distanz erforderlich, für deren Einhaltung der Ober verantwortlich war. Guten Morgen, Herr Dr. Holtrop. Guten Tag, Frau Derne. Holtrop war im Vorzimmer seines hiesigen Statthalters Thewe angekommen. Herr Thewe erwartet Sie schon. 6. Mein lieber Freund, sagte Thewe und ging mit jovial raumgreifenden Schritten und ausgebreiteten Armen auf Holtrop zu. Thewe, groß und dunkelhaarig, Ende 50, elegant im Auftritt und in jeder Bewegung, ergriff Holtrops rechte Hand, den Ellbogen, den halben Arm und schüttelte daran viel zu lange. Das war insgesamt eine so inadäquate Begrüßung, dass Holtrop fast Mitleid mit Thewe bekam, der offenbar schon wusste, dass er am morgigen Tag in diesen Büros niemanden mehr begrüßen würde. Wie geht's dir? Wie war die Fahrt? Wie lief die große Feier gestern? Thewe spuckte beim Reden, hatte rote Haut im Gesicht, war stark parfümiert. Holtrop legte ein Kuvert auf den Tisch. Du weißt, warum ich hier bin. Thewe sackte zusammen, erleichtert und schockiert zugleich, hatte sich im selben Moment schon wieder gefasst, nickte Holtrop, dem er dabei zum ersten Mal direkt in die Augen schaute, aufmunternd zu und sagte, »Nein, worum geht es denn?« Thewe weigerte sich, sich selbst zu entlassen, wozu Holtrop ihn zu nötigen versuchte. »Gut«, sagte Holtrop, der es als Chef gewöhnt war, dass er nur andeutend nicht aussprechen musste, was er beschlossen hatte, aber in der Frage unentschieden war, ob man vom Todeskandidaten aus Gründen der Ehre die Selbstexekution erwarten konnte. »Es geht um deine Freistellung.« Thewe nickte. Holtrop wartete. Thewe sagte nichts und Holtrop sagte dann, »Es gibt natürlich verschiedene Modelle. Wir würden eine einvernehmliche Lösung vorziehen, sind aber, wie du selbst weißt, auch zu jedem Streit bereit.« Thewe nickte wieder und sagte weiter nichts. In den wenigen Sekunden, in denen Holtrop geredet hatte, hatte sich Thewes Lage, die sich über die letzten Monate hin immer weiter verschlechtert hatte, schlagartig aufgehellt. Denn Holtrop und mit ihm ganz Asberg war jetzt von ihm, Thewe, abhängig, genau umgekehrt wie bisher, das Kräfteverhältnis war in einer fast schon irren, grell auf Thewe einwirkenden Weise auf den Kopf gestellt. Plötzlich war er, was er sein Leben lang nicht gewesen war, ein freier Mensch. Die Angst war weg. Euphorien, die schluchtbekannte Freudedroge, durchflutete die kranken Organe des Körpers von Thewe, sein Hirn. Er war ein freier Mensch, der außerdem auch noch sehr viel wusste, und zwar über Asberg. Holtrop hatte auf seinem Weg nach oben nicht wenige Weggefährten am Rand stehen gelassen, so manchen hatte er im Vorbeigehen wegstoßen müssen und genügend viele gegen deren Widerstand auch brutal und eigenhändig in den Abgrund, an dem der gemeinsame Weg nach oben entlang führte, hinuntergestoßen. Er wusste, was in Thewe vorging. Die sogenannten Unregelmäßigkeiten, die Thewe zu verantworten hatte, waren früher stillschweigend akzeptierte branchenübliche Absprachen, Rabattsysteme, Kickback-Gutschriften, Zuwendungen von sogenannten Aufmerksamkeiten, selten auch direkte Geldzahlungen gewesen, die das geschäftliche Miteinander einfach etwas einfacher gestaltet hatten, nur heute passten sie nicht mehr so richtig in die Zeiten. Das war Thewe lange genug signalisiert worden, ausreichend explizit, obwohl in diesem Graubereich um das Korruptionsthema herum das meiste nur indirekt behandelt werden konnte. Aber Thewe war insgesamt nicht mehr der Mann, der in einer so fundamentalen Frage von Firmenphilosophie den nötigen Neuanfang hätte schaffen können. Mit Ende 50 war er schlicht auch zu alt, mental erschöpft. Vom Führungsnaturell her war Thewe der Typus des in unauffälliger Weise inkompetenten Bürokraten, der mittleren Null, wie sie im gehobenen Management der Regelfall war, aus guten Gründen. Sie können größere Einheiten nicht von lauter Hysterikern, Charismatikern und anderen Intensitätsspinnern durch die Mühen der Ebenen über längere Distanzen hin führen lassen, hatte Holtrop, selbst der Inbegriff eines solchen Spinners und Charismatikers, gestern Abend bei dem Asberg-Jubiläum zu dem ihm gegenübersetzenden IFO-Chef Luther gesagt. Aber diese mittleren Normalmanager in ihren mittelhohen Führungsjobs waren nach 20 Jahren aufgebraucht. Da konnte man nichts Neues mehr erwarten. Thewe war so eine ausgebrannte Null. Außerdem war Thewe unverheiratet, alleinlebend und ohne Kinder, vor Jahren wegen einer Alkoholproblematik in Behandlung gewesen. Das könnte in der jetzigen Situation für alle Beteiligten von Vorteil sein. Wir können die Krankheit nehmen, sagte Holtrop. Die Krankheit, wiederholte Thewe, und als er merkte, dass sein Gesicht heiß wurde, wie er schnaufen musste, dass der Zorn in ihm hochschoss und das Exudat der Angst, der Schweiß, ihm auf die Stirn trat, sagte er, wie meinst du das? Ich will dich nicht drängen. Überleg es dir in Ruhe, sprich mit deinem Anwalt. Wir geben die Presseerklärung erst morgen Mittag raus. Gut, sagte Thewe. Holtrop schaute ihn an, lehnte sich vor, stellte aber nicht die hochprivate Frage, die von dieser Geste anmoderiert war, sondern machte einen den alten Asberg in der firmenüblichen Weise herabsetzenden Scherz über den gestrigen Abend, antwortete damit quasi mit einer etwa vierminütigen Zeitverzögerung auf Thewes Eingangsfrage. Der nahm das Thema auf, es gab dazu ein kleines Gespräch, das Holtrop aber nicht zu lange werden ließ. Holtrop streckte ihm die rechte Hand entgegen. Du kennst ja das Verfahren, Blaschke wartet auf dich und bringt dich raus. Du kannst mich jederzeit über Frau Rösler oder Dirnmeier erreichen oder auch direkt anrufen. Wir werden eine gute Lösung finden. An der Türe blieb Thewe noch einmal stehen, schaute ins Zimmer zurück und fragte, Türe schließen? Ist egal, wie du willst. Nachdem Thewe gegangen war, informierte Holtrop seinen Stab, das Büro Brosse, dann die Vorstandskollegen Wenningrode und Ahlers, zuletzt den alten Asberg. Was haben wir ihm konkret geboten? Fragte Asberg. Einen Tag Zeit, sich daran zu gewöhnen. Asberg bedankte sich, sie legten auf, und Holtrop lehnte sich in seinem Chefsessel weit zurück, schaute zur Decke hoch und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Er konnte in solchen Momenten der Decke über sich manchmal die Zukunft, die kommen würde, ablesen. Die Decke war weiß. Holtrop fühlte sich gut. 10. Früher hatte Thewe mit Holtrop gut zusammengearbeitet. Silvester 1992 waren sie gemeinsam mit allen Kollegen auf dem Dach des Bunkers gestanden und hatten die Übernahme des Neustandorts Krölpa gefeiert. Ein völlig neues Asberg würde hier in den leeren Weiten des Ostens unter ihrer gemeinsamen Führung entstehen. Sie waren Pioniere, beide froh, aus Schönhausen, dem Knast der Biederkeit, weggekommen zu sein. Zwar war der alte Asberg damals noch nicht so verknöchert wie inzwischen, aber täglich in der Kantine oder auf dem Firmengelände in das strenge Patriarchengesicht des alten Asberg hineinschauen zu müssen, machte die Leute kaputt. Darüber hatten sich Holtrop und Thewe damals verständigt. Geduckte Gestalten, umso geduckter, je weiter oben sie waren, bevölkerten als Führungskräfte, Manager und Topmanager die Hauptverwaltung der Asberg AG. Grauenhausen wurde der Ort des gemäßigt-mittelmäßigen Grauens und der grau-geduckten Gestalten von den dort inhaftierten Aspergianern genannt. Thewe hatte sich damals sofort eine Wohnung in Berlin genommen. In den Ruinen des alten Ostteils der Stadt war ein Leben, wurde überall zumindest gesagt, wie in den legendären 20er Jahren. Und nachts in den Lokalen, die an jeder Ecke aufgemacht hatten, war Thewe glücklich, weil er überhaupt und ganz allgemein in dieser glücklichen Zeit der 90er Jahre glücklich gewesen war. All das änderte sich, als Holtrop 1998 unerwartet plötzlich die Karriereleiter hochgestolpert und zum Asberg-Vorstandsvorsitzenden berufen worden war. Die Veränderung in Holtrop ging rasend schnell vor sich. Demonstrativ schroff wendete er sich von Thewe ab. Vom blitzhaften Aufstieg beglückt, drehte Holtrop sich im Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit für die Person seines Ichs. Immer gieriger wurde er nach diesem Licht, immer eitler, immer hysterischer und strahlender trat er auf. Thewe beobachtete die Veränderung an Holtrop auch mit Erleichterung. Er hatte den jungen Holtrop bewundert. Jetzt war er froh, dass ihm selbst ein solcher Sprung an die Spitze, was vor seinem Wechsel nach Krölpa durchaus in Reichweite gewesen wäre, erspart geblieben war. Für diesen Job musste man wirklich gemacht sein. Am besten war man genau ein solcher Ochse, wie Brosse einer war, der entthronte und gegen seinen Willen, nur weil er die Altersgrenze erreicht hatte, aus dem operativen Geschäft verbannte und an die Aufsichtsratsspitze abgeschobene Vorgänger von Holtrop. Thewe wäre in Holtrops Position kaputt gegangen, aber auch Holtrop hatte nicht die nötige Statur für den Job ganz oben. Er war begabt, talentiert, aber charakterlich auf die allermittelmäßigste Weise unausgereift. Selbstverständlich konfrontierte Thewe Holtrop nicht mit diesem Befund, obwohl er manchmal dachte, dass der Rat eines alten Freundes für Holtrop nützlich hätte sein können. Aber von den alten Freunden wollte Holtrop nichts mehr wissen, das machte er Thewe überdeutlich klar. Er hatte auch Angst vor Thewe. Thewe hatte für Holtrop Vergangenheitskrätze. Von seiner Vergangenheit wollte Holtrop weg, die Zeugen des Aufstiegs beseitigen, gerade die aus großer einstiger Nähe, um endgültig absolut auch von der Vergangenheit seines Aufstiegs befreit, herrschen zu können. Es war krank, das wusste Thewe, Aber es war auch komplett normal. Sie waren eben alle Angestellte, dachte Teve, während er die Treppe nach unten ging, gebückt, entkernt, kaputt. 12. Teve hatte als Chef der Gesamtholding für Krölper, der Asberg Dienste Krölper GmbH, von Holtrop im Jahr 2000 umbenannt in Arrow PC, mit den Stadtpolitikern viele Geschäfte auf Gegenseitigkeit machen müssen, anders wären die Genehmigungen nicht erteilt worden, die für den von Wenningrode massiv forcierten Ausbau des Standorts Krölper nötig gewesen waren. Gegen Ende der 90er Jahre waren die Forderungen nach seitwärts und nebenher der Stadt und den Politikern zuzuwendenden Geldern immer offensiver und dreister geworden, weil alle festgestellt hatten, dass umso mehr Geld da war, je mehr gefordert wurde. Der jetzige Bürgermeister Schomburg war zwar die seit Jahren integerste Figur an der Spitze der Stadt, aber auch er war nur Bürgermeister von Gnaden, der im Bourier-Club sich versammelnden Obristen und Generäle des früheren Staatssicherheitsdienstes der umliegenden Bezirke von Gera, Erfurt, Halle und Suhl. Die Wirtschaft der DDR war zwar zusammengebrochen, aber das System der Macht, Gesinnungskorruption, parteigeleitete Menschenverachtung und Aushöhlung der staatlichen Institutionen, das der DDR-Staat kultiviert hatte, hatte die überlegenen Apparatschiks der Macht produziert und so selbst überlebt. Mafiös organisierte DDR-Kaputtheit regierte heute den Osten wie früher auch. Fast 10 Jahre hatte Teve hier gearbeitet. Die Verhältnisse waren kaputt, aber sie funktionierten. 14. In dem abhörsicheren Raum von Blaschkes Büro, ein begehbarer Schrank, den ein Vorgänger Blaschkes sich noch zu DDR-Zeiten für seine Jagdutensilien hatte ausbauen und einrichten lassen, standen sich Holtrop und Blaschke gegenüber, jeder in einer Ecke, so weit wie möglich voneinander entfernt, was eine Distanz von kaum mehr als 1,5 Armlängen ergab. Zwischen den beiden lag ein Packen Papier auf dem Klapptisch. Früher wurde an solchen Orten der Klandestinität Kokain gehackt. Heute ging Holtrop hier dem Geschäft von Verrat und Überwachung nach. Wie genau können wir feststellen, wo Teve sich aufhält? Das hängt natürlich davon ab, wo er sich aufhält. Aha, naja, sagte Blaschke. Wenn er sein Handy wegschmeißt, das Auto stehen lässt und irgendwo hier in Thüringen in den Wäldern verschwindet, dann ist es natürlich schlecht. Ist klar, aber wir haben doch keinen Hinweis, dass er so etwas plant. Nein. Im Moment nicht. Holtrop deutete auf die Papiere, Abschriften von Gesprächen, die in den vergangenen Wochen in den Büros von Meyerhill, Sprissler und Teve geführt worden waren. Blaschke hatte Holtrop die Unterlagen zur Durchsicht übergeben, eventuell relevante Passagen, die sogenannten Stellen, mit gelbem Leuchtstift markiert. Holtrop sagte, da war ja wohl nichts dabei, oder? Nein. Wo werden diese Tonbänder jetzt eigentlich abgetippt? Bei Burgmar Target in Rostock. Aha. Sind auch keine Bänder mehr. Noch besser. Die bürokratenhafte Laschheit von Justitiar Blaschke, das breiig aufgedunsene seines Gesichts, das in Momenten der Anspannung von tickartigen Verkrampfungen der tiefer liegenden Muskulatur durchzuckt wurde, wie man das vom Finanzminister Eichel her kannte, gaben Holtrop das gute Gefühl, das Böse bei Blaschke in den richtigen Händen zu wissen. Aber auch in Blaschke irrte sich Holtrop, dessen Menschenkenntnis durch überwertige Ego-Orientierung auffallend schwach ausgeprägt war. Blaschke agierte in allem nach dem Grundsatz, Schaden abzuhalten von Asberg. Er war Radikalangestellter der Firma in dem Sinn, dass er sich keiner einzelnen Person, noch nicht einmal dem alten Asberg, schon gar nicht etwas so Vergänglichem wie dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden, der zufällig gerade Holtrop hieß, verpflichtet fühlte, sondern einzig dem, was er für das rechtlich definierte Wohl der Firma hielt. Er verfolgte keine eigene Agenda, jedenfalls nach eigenem Selbstverständnis nicht. Das machte ihn unberechenbar, denn was das Firmenwohl vorgab, war unvorhersehbar, nur für Blaschke, der das Ganze der Firma im Blick zu haben glaubte, Objektivität. Insofern war Blaschke, bezogen auf den Kosmos Asberg, Gottes Stellvertreter auf Erden, Papst oder Teufel, je nachdem, ob von einem Theologen oder Soziologen beobachtet. Im Moment jedenfalls war aus Sicht Gottes, wenn man Blaschkes Bemühen, eine möglichst unauffällige, im Streitfall auch unangreifbare Entlassung Teves sicherzustellen, zum Erkenntnismaßstab nahm, ein Verbleiben von Teve in seiner Position als Arrow-Chef nicht mehr im Sinn und zum Vorteil der Asberg AG. Die technischen Details zur Sicherung von Beweisen, dass Teve firmeninterner an Dritte weitergegeben und sich damit eines rechtswidrigen Geheimnisverrats schuldig gemacht habe, ein klarer Verstoß gegen die Unternehmensleitlinien, die Charta der Wahrheit, auf die jeder Angestellte von Asberg sich bei der Unterzeichnung seines Anstellungsvertrags zu verpflichten hatte, legte Blaschke mit einer an diesen Details besonders interessierten Präzision dar. Außerdem in Blaschkes Fokus die Korrektheit der Delegationskaskade, die zwischen dem Auftraggeber der Überwachungsmaßnahmen, offiziell Meyerhild Sekuro, und der realen Durchführung vor Ort durch unabhängige, über die Reinigungsfirma Clean Impact vermittelte Sicherheitsfachkräfte im Auftrag der Bessemer Consult so eingerichtet war, dass die Maßnahmen auch finanztechnisch korrekt dem Komplex Entlassung Thewe zugeordnet, später Thewe, falls es zu einer gerichtlichen Überprüfung der Vorgänge um seine Entlassung kommen sollte, in Rechnung gestellt werden konnten. Holtrop fand den paranoid-pedantischen Detailismus von Blaschke pervers. Er hörte sich dessen Ausführungen an und wusste, dass Blaschke ihm diese Informationen, wäre er ihm gegenüber loyal, nicht aufdrängen, sondern vorenthalten würde. Aber weil Blaschke ihm in seiner Korrektheit so widerwärtig war, konnte er nicht richtig über ihn nachdenken. Er konnte nicht einmal dessen Motiv erfassen, obwohl es offensichtlich war, Holtrop die Verantwortung für die Maßnahmen gegen Thewe zuzuweisen, nicht vor Zeugen, aber bezeugt von der gleich im Anschluss an dieses Gespräch anzufertigenden Gesprächsnotiz. Immerzu nickte Holtrop ungeduldig. Holtrop wollte diese Besenkammer, in der Blaschke sich auf beklemmende Weise wohlzufühlen schien, endlich verlassen. Der Herr, sagte Holtrop und stöhnte auf, ist der Knecht des Knechts. Ich bitte Sie, Herr Blaschke, ich bin in Eile. Ich muss jetzt wirklich gehen. Kein Problem, antwortete Blaschke. Wir sind auch soweit durch. Auf Wiedersehen. Das Protokoll schicke ich Ihnen zu. Nicht nötig, Herr Blaschke. Ich weiß. Nur für uns. Für Sie. Ja, zur internen Information. Natürlich. Holtrop war genervt. So sind nun mal die Regeln, Herr Dr. Holtrop. Wollen Sie mich beleidigen, Blaschke? Eigentlich ungern, sagte Blaschke. Und das war sicher die Wahrheit, denn ein Konflikt wegen einer solchen Banalität, dass im konspirativen Prozedere jeder die Dokumentationsinteressen seines Gegenübers anerkennen musste, war Blaschke unangenehm, ungefähr genauso widerwärtig wie Holtrop umgekehrt, Blaschkes Korrektheit. Sie haben die USA-Reise abgesagt, sagte Blaschke in verbindlich fragendem Ton, um eine normale Verabschiedung zu ermöglichen. Holtrop, kommen Sie denn darauf? Hatte ich so verstanden, ganz egal. Wiedersehen, schrie Holtrop jetzt beinahe. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Holtrop. Kopfschüttelnd und zuletzt wirklich verärgert, ging Holtrop von Blaschke fort. Natürlich müsste man in einem virtuellen, besseren Leben einen Menschen wie Blaschke, das waren Holtrops Resultatgedanken, als erstes loswerden, am besten so schnell wie möglich. Aber wie sollte das möglich sein, dachte Holtrop. Blaschke würde der Asberg AG für immer und selbst dann noch als Justiziar dienen, wenn die Familie Asberg ihre Anteile an einen saudischen oder taiwanesischen Hedgefonds verkauft haben würde, was für die nächsten 20 Jahre nicht zu erwarten war. Blaschke nahm die Papiere vom Klapptisch und ging in sein Büro. Für ihn war Holtrops genervter Abgang nur wieder ein weiterer Beleg dafür, wie schlecht Holtrop die Firma, die er selber führte, wirklich verstand. Dass Holtrop es als Asberg-Chef nicht mehr lange machen würde, war Blaschke völlig klar. Er stand am kleinen Aktenvernichter und ließ die Gesprächsmitschriften durch die altmodische Maschine laufen. Der luftige Papierbrei, der dabei entstand, konnte allerdings das informationelle Problem, dass man diese Informationen, die man sich beschaffen zu müssen geglaubt hatte, jetzt, nachdem man sie gesichtet und als unbrauchbar für den intendierten Zweck, den Beleg eines Verrats, erkannt hatte, gerne wieder in die Inexistenz der Vergänglichkeit real gesprochener Worte zurückverwandeln würde, nicht lösen, so schön er auch ausschaute. Und auch wenn man alle CDs geschreddert hätte, auf denen die Datei gespeichert worden war, und die Festplatten aller Computer, durch die die Datei hindurchgereist war, vernichtet, der Akt der Isolierung dieser Information war nicht rückgängig zu machen, ihr herausgerissen werden in die egal wie kurze Nichtvergänglichkeit von Text war für immer gespeicherte Tat, sie selbst dadurch Datei geworden, unbeseitigbar in der Welt. Aber Blaschke war Jurist. Wenn man die Irrealität solcher informationstheoretisch möglichen Spekulationen zu Ende denken würde, könnte man den Realbetrieb jeder echten Firma, wie sie die Asberg AG war, einstellen. Blaschke beendete stattdessen die von dieser abzulehnenden Endkonsequenz her sinnlosen Gedanken und stopfte den Papierbrei in den Abfalleimer, mit unaufgeregten Bewegungen, aber endgültig. Dann setzte er sich an den Schreibtisch und notierte 4 Zeilen zu dem Gespräch. Noch davor hatte Blaschke bei der Frankfurter Sozietät Sennheiser, von der Asberg sich in komplizierten arbeitsrechtlichen Fragen beraten ließ, ein Gutachten bestellt, das die Aussichten einer Klage gegen Thewe wegen Geheimnisverrats und die möglichen Folgen für eine fristlose Kündigung prüfen sollte. Es bestand dieser Verdacht auf Verrat von Geschäftsgeheimnissen, zwar aufgrund überhaupt keiner realen Verdachtsmomente, aber umso mehr gab es den Bedarf, in den Akten einen Grund dafür dokumentiert zu haben, dass hausintern gegen Thewe wegen dieses Verdachts ermittelt werden musste. Aus Sicht des Rechts gab es alle Grade von Illegalität, etwas komplett Nicht-Illegales aber praktisch nicht. Insofern war das Vorgehen gegen Thewe, das die Asberg AG im eigenen Interesse wählen musste, vielleicht nicht das Allerschönste, aber was auf Erden war schon wirklich schön? Recht. Maschinenraum der Gesellschaft. 17. Ja, ja, richtig. Ich weiß, sagte Heutrop. Er telefonierte mit Ahlers. Ahlers redete ihm zu langsam. Finanzvorstand Ahlers, 56, war ein sehr solider, brauchbarer Fachmann auf seinem Gebiet. Ein Gesprächspartner für Heutrop in den aktuell drängenden unternehmerischen Fragen war er nicht. Es ging bei Ahlers Vortrag um Probleme mit dem von Asberg Capital Services aufgelegten Immobilienfonds, der das Arrow-Hochhaus in Krölper errichtet und an die Asberg AG als Ganzes zurückvermietet hatte. Dieser Mietvertrag sollte jetzt auf den Standort Krölper und die Krölper Asberg GmbH umgeschrieben werden, um die dort auflaufenden Verluste mit den in Krölper immer noch erwirtschafteten Gewinnen günstiger bilanzieren zu können. Machen wir, sagte Heutrop dauernd dazwischen. Aber Ahlers redete weiter, erklärte Banalitäten und Detailfragen, die er Heutrop in einer gehässig insistierenden Ausführlichkeit darlegte, obwohl Heutrop sich dafür überhaupt nicht interessierte. Er wollte zu all diesen Dingen keine Fragen und Erklärungen, sondern abnickbare Vorlagen, noch besser gleich die fertig unterschriftsreifen Papiere vorgelegt bekommen. Ahlers Stimme kam gut hörbar aus dem lautgestellten Telefon. Die Banken forderten dies, die Banken weigerten sich jenes zu tun, die Banken seien nervös geworden, betonte Ahlers, darauf müssten wir, er meinte die Asberg AG, aber auch Heutrop und sich selbst, jetzt konstruktiv reagieren. Mitte Dezember laufe Kreditlinie XY und der Kredit YZ aus. Ja, natürlich, weiß ich doch. Und Ahlers redete weiter über die gegenwärtigen Geschäftszahlen der Asberg AG und das aktuell sich quasi täglich weiter eintrübende Wirtschaftsklima der gesamten Volks- und Weltwirtschaft und so weiter. Aber nach Heutrops Ansicht war die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands klar genug geregelt. Von Ahlers wurde doch eigentlich nur erwartet, dass er die finanziellen Spielräume so gestaltete, dass die geplanten Geschäfte wie geplant abgewickelt werden könnten. Mehr nicht. Was gibt's denn da zu quatschen ohne Ende? Heutrop konnte Ahlers Drohungen deshalb so schwer folgen, weil ihn die Dinge des Finanziellen im Prinzip in genau dem Maß ankotzten, in dem er nichts davon verstand. Heutrop war Verkäufer. Mit jedem Gedanken war er dem Markt zugewendet, der Welt, und schon immer war es ihm schwergefallen, die andere Seite des Betrieblichen, die nach innen auf sich selbst gerichtete Ziffernexegese, von der jeder Finanzfachmann gefesselt war, ernst genug zu nehmen, um sich davon in den unternehmerischen Entscheidungen steuern zu lassen. Es war der Finanzfachmann auch ein bestimmter Typus von zu kurz gekommenem Ehrgeizling. Verklemmte Spinner, Freaks mit leichtem Hau ins Schizoide waren es, die sich in den Finanzabteilungen gegenseitig vergiftet mit ihrem besserwisserischen Schweigen bekriegten, während das hocheffiziente Zahlengehirn eines jeden von ihnen neueste Grenzen und Möglichkeiten, Finessen der Agonie bestens begründet zusammenrechnete. Keine angenehmen Leute, kein angenehmes Klima dort. Wir haben kein Geld, dann besorgen wir uns eben eines. Das war Unternehmertum. Was Ahlers hier seit 10 Minuten erzählte, waren die sprichwörtlichen Milchmädchenrechnungen, egal wie superpräzise durchkalkuliert, nur dass Heutrop Ahlers dies aufgrund seiner mangelnden Detailkenntnisse auf diesem Gebiet nicht schlüssig vorrechnen und beweisen konnte und so weiter. Und all das war Heutrop zusätzlich lästig. Endlich war Ahlers fertig und sagte zum Abschied: Und morgen geht's bei Ihnen nach New York? Ja, ja, antwortete Heutrop matt. Es hieß, Sie hätten die Reise abgesagt. Nein, alles wie geplant. Stille. Ahlers erwartete die Verbindlichkeit einer erläuternden Erklärung, glaubte sie durch Warten erpressen zu können. Nach Ahlers unglaublich randlosem Gequatsche war dieser Moment erpresserischer Stille von großer Gewalt. Noch größer war Heutrops Abscheu vor Ahlers. Heutrop war dran, sagte aber einfach nichts. Er sagte noch nicht einmal etwas Einlenkendes wie sonst noch was. Heutrop wartete, bis Ahlers sich seines Erpressungsversuchs schämen musste, und zwar doppelt, wegen Zudringlichkeit und wegen Erfolglosigkeit, bis Ahlers zuletzt schließlich sagen musste: Aha, wie geplant. Gut, auf Wiedersehen. Wiederhören, rief Heutrop und drückte im selben Moment die das Gespräch beendende Taste seines Telefons. um Alas zum Abschied wenigstens akustisch noch schnell ins Gesicht zu spucken. Vom Gelingen dieser Bösartigkeit erfreut, wusste er wieder, was er ja wusste. Alas war die Blödheit des Alters, nicht der Zahlen. Es gab inzwischen einen neuen Breed von Finanzfachleuten, die eher wie genialisch gestimmte Pianisten oder Jungphilosophen daherkamen, in heiterster Weise identisch mit ihrer Welt der Spekulation, vom Geist beseelte, hochabstrakte Naturelle, denen eindeutig und offensichtlich, das konnte Holtrop gut erkennen, weil es ihm seine eigene Geschichte vor Augen führte, Finanzmathematik war heute das, was sein eigenes Gebiet, Marketing vor 20 Jahren gewesen war, die Zukunft heute vergangen, die heutige, jetzige Zukunft gehörte. 20. Ein herrlicher Abend, sagte Holtrop zu der neben ihm im Wagen sitzenden Journalistin und machte eine Geste nach links, wo über der weiten Fläche der Leipziger Tiefebene das letzte Licht des Tages in einem hell leuchtenden Horizontstreifen zusammengedrängt war. Weiter oben am Himmel war es schon tiefschwarze Nacht. Holtrop ließ sich gerne von anderen, speziell jüngeren Menschen dabei beobachten, wie er war und was er machte, denn er fand sich selbst, auch wenn er vor langer Zeit einmal gespürt hatte, dass das eine fundamental unzulässige Empfindung war, zuletzt unweigerlich doch erstaunlich gut gelungen, ein besonders geglücktes Exemplarmensch. Da seien natürlich viele glückliche Zufälle zusammengekommen, erklärte er der Journalistin auf die Fragen nach seinem Werdegang, pries die Eltern und die jüngeren Schwestern, die Großeltern und Onkel, die Lehrer, die Uni, das Leben, sich selbst. Er gestikulierte und strahlte und freute sich dabei sichtlich sehr. Die junge Frau kam von der linksliberalen Woche und sollte für eine dort laufende Serie über Wirtschaftsführer ein Porträt des Asberg-Chefs Holtrop schreiben. Sie war eine wache, gut vorbereitete Anfängerin, den Dingen der Wirtschaft gegenüber skeptisch eingestellt, kritisch, armiert, aber offen. Interessiert und freundlich kam sie auf Holtrop zu. Konstanze Zenia. Sind Sie etwa Italienerin? Nein, nein, sagte sie und schüttelte lachend den Kopf. Sie standen vor Holtrops dunkelblauem Mercedes. Steigen Sie ein, rief Holtrop, zeigte dabei auf Terek und sagte, Herr Terek fährt uns nach Berlin. Terek nickte in ihre Richtung, ließ sie einsteigen und drückte hinter ihr die Türe zu. Es war der Sound des Reichtums, wie die schwere Autotüre zufiel, wie still es danach augenblicklich im Inneren des Wagens wurde. Da fuhren sie schon dahin, schwerelos. Von der Außenwelt war nichts mehr zu merken. Diese Unbemerkbarkeit der äußeren Welt war der Luxus im Inneren einer solchen High-End-Limousine. Sie erlaubte den Reisenden geistige Freiheit. 21. Die Hypnose funktionierte. Frau Zenia stellte die richtigen Fragen und Holtrop redete über Asberg, die Weltfirma, den Vorstand, die Kollegen und die Besitzerfamilie mit genau der Begeisterung, die er für sein größtes Talent hielt. So war er, so wollte er sein und gesehen werden, hingerissen vom Beruf. Holtrop erzählte von den Jahren des Booms und vom Fingerspitzengefühl für die Zeit. Wie die Zeit damals plötzlich so rasend beschleunigt dahingejagt sei. Diesen Puls habe er gespürt und aufgenommen und in Geschäfte transformieren können, weltweit, mit der dazu nötigen Portion Glück natürlich. Er zählte die gekauften Firmen auf, die großen Übernahmen, die Deals, Fusionen und Verkäufe. »Wird Ihnen schon schwindlig?«, sagte er und bleckte die Zähne. »Nein, nein«, sagte die vom Zuhören, aber doch schon leicht erhitzte Frau Zenia. Für all diese Dinge hätten die Besonderen, die Nervöseren unter den Firmenchefs einen siebten Sinn entwickelt. Das habe er sich bei seinem genialen Vorgänger Brosse abgeschaut, Entscheidungsfreude im richtigen Moment. Aber man müsse natürlich auch zaudern können, hart verhandeln. Niemand habe gerade dafür ein so scharfes Gespür wie der immer noch einzigartig weitsichtige Firmenpatriarch Asberg selbst. Überhaupt sei die Familie Asberg ein Glücksfall für das Unternehmen. Sie kennen doch die berühmte Geschichte von Friedrich II. Er habe nur deshalb so wagemutig und erfolgreich Krieg führen können, weil er selbst König und Heerführer zugleich gewesen sei. In Holtrops Generalstab, im Vorstand, aber auch im Aufsichtsrat sei das Niveau der Debatten über strategische Fragen der Firmenpolitik einzigartig. Auf Universitätsniveau, rief Holtrop, als wäre das real das Höchste. Unverzichtbar sei für ihn als CEO die Expertise eines jeden seiner Kollegen im Vorstand. Holtrop nannte speziell Ahlers und Wenningrode, aber auch Uhl, Teerhagen und Schuster und sprach voll Bewunderung über deren besondere Talente. Das Loblied war gelogen. Es klang auch sehr grell. Aber Holtrop dachte in diesem Moment genau so, wie er sprach. Er war mit der Lüge selbst komplett identisch. Die Leute wollten gelobt werden, diesen Gefallen konnte Holtrop ihnen tun. Es kam als Nutzen zu ihm zurück, das war Heutrops Erfahrung, also lobte er die öffentlich, die er für sein Fortkommen brauchen konnte, dafür musste er sich innerlich nicht verbiegen. Vor Publikum, also auch im Gespräch oder in der Situation des Interviews, dachte er automatisch, was er denken wollte. Das war nicht davon diktiert, was er wirklich dachte, sondern davon, was ihm nützte. Darin hatte die Effizienz des Heutropschen Gehirns ihre Ursache, dass es abgewendet war vom Zweifel in einem Ausmaß, wie es selbst bei Menschen der Tat selten anzutreffen ist. In der Bewegung war Heutrop bei sich, auf der Flucht vor Wahrheit, immer fort von dort, wo er selbst gerade, wo der Zweifel war. Weg von Schönhausen, weg von den Anfeindungen dort und hin nach Krölper, schnellstens wieder weg von Krölper, aus der Depression der Ostprovinz nach Berlin, von dort und der dortigen Leere wieder zurück nach Schönhausen und möglichst sofort via Frankfurt nach New York, Shanghai oder Hongkong. Broaden your horizon, man. Und Heutrop zeigte nach draußen, wo die Autolichter rot und weiß durch die Dunkelheit dahinzogen, im breiten Fluss, auf der sechsspurigen Autobahn kurz vor Berlin. Ein fantastisches Bild geschäftiger Bewegung an diesem Freitagabend. In der Ferne sah man schon den Glanz am Himmel über der Stadt hellweißlich schimmern. Und Fehler? Sind denn keine Fehler passiert? Fragte Frau Zenja. Denn Heutrop hatte von seiner Zeit als Asperg-Chef als einem einzigen Triumphzug gesprochen, als habe er selbst dabei überhaupt keine Fehler gemacht. Wir machen alle Fehler. Wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Das geht gar nicht anders. Von sich selbst und von eigenen Fehlern aber sagte er nichts. So sei er wohl noch nie, hatte sie ihn deshalb gefragt, an irgendwelche Grenzen gestoßen. Oh, an viele, war Heutrops Antwort. An nichts als Grenzen, Vorschriften, kleingeistige Hindernisse und Grenzen. Als Unternehmer in Deutschland, das sei ja die Krux, bestehe das Leben zu 98% aus völlig schwachsinnigen, für den Wirtschaftsstandort Deutschland obendrein unbeschreiblich schädlichen Grenzen. Aber die Politik wolle davon bekanntlich nichts wissen und nichts hören. Die Politik sei da lachhaft beratungsresistent. Ich meinte innere Grenzen. Innere. Heutrop lächelte. Irgendetwas, was in ihm vorging, gefiel ihm wieder einmal besonders gut an sich selbst. Sie präzisierte: Grenzen der eigenen Begabung etwa. Der Begabung, ja, sagte Heutrop und sein Lächeln wurde schief und grimmig. So arrogant das klingt, aber die Wahrheit ist tatsächlich. Ich würde Ihnen gerne etwas anderes sagen, aber an solche inneren Grenzen meiner Begabung bin ich bisher jedenfalls noch nicht gekommen. Und Frau Zenja hatte in dem Moment in einer für sie selbst erstaunlichen Klarheit die Worte gedacht: Wie kann ein Mensch so dumm sein? Ein offensichtlich kluger Mensch, so eindeutig und überdeutlich dumm. 22. Heutrop war allein im Aufzug des Hilton am Gendarmenmarkt. Der Aufzug fuhr nach oben und Heutrop hatte beim Griff ins Jackett erschreckt festgestellt, dass die Tabletten nicht an dem für sie vorgesehenen Platz waren. Ist ja komisch, dachte Heutrop, stieg im sechsten Stock aus und ging in das Zimmer, das er hier immer hatte, Executive Suite 618, mit Blick nach vorne hinaus auf den Deutschen Dom. Der Fernseher begrüßte Heutrop namentlich und in vielen bunten Farben und verkündete ihm schriftlich, von Gute-Laune-Musik umspült, die Anzahl der für ihn hier schon wartenden Nachrichten 4. Heutrop durchsuchte mit ungeduldigen Griffen sein Jackett, den Mantel und die Tasche. Zuletzt hatte er in Krölper während des idiotischen Telefonats mit Ahlers von den Tabletten genommen, dann aber die Kapsel dort offenbar liegen gelassen. Irgendwo zwischen den Papieren oder beim Waschzeug hatte Heutrop immer etwas dabei. Das ergab sich durch den nicht so genau kontrollierten Gebrauch automatisch. Aber nirgendwo konnte er heute eine Packung, eine Dose, einen Streifen, eine Kapsel finden. Tradon, die kleinen weißen Pillen, nichts dabei. Schlecht, dachte Heutrop und merkte, wie die Laune, die durch das Interview den vergangenen Tag, die Herfahrt nach Berlin, eigentlich besonders angenehm gehoben gewesen war, schlechter wurde und zwar rasend schnell. Heutrop zog die Schuhe aus und legte sich aufs Bett. Er war müde, erschossen, erschöpft, abends um 10, das war ja wohl ein Witz. Nach einer Zeit des toten Daliegens nahm Heutrop das Telefon und bestellte beim Concierge eine Packung der Tabletten, dann in der Küche eine Kleinigkeit zu essen. Geht doch, dachte Heutrop, stand am Fenster und schaute auf den Platz hinaus, wo die Buden für den Weihnachtsmarkt schon aufgebaut, aber noch nicht in Benutzung waren. Das Essen kam. Im Fernsehen wurde eine Talkshow gezeigt. Verona Feldbusch amtierte als Queen des von ihr gelebten neuen Feminismus, der den von Alice Schwarzer, wie Verona Feldbusch das nannte, alt aussehen lassen würde. Dazu wurden alte Fotografien einer sackhaft bekleideten Alice Schwarzer gezeigt und die lebenden Bewegtbilder des aktuell sehr stark ausgeformten, wenig bekleideten und situativ bedingt üppig bewegten Busens von Verona Feldbusch, die durch die Gestikulation der Arme das von ihr Gesagte groß aufwogen ließ. Die Talkshow hieß Riverboat, ein Ostprodukt. Holtrop telefonierte mit Dirlmeier, dann mit seiner Frau. Da kam von unten der Anruf des Concierge. Holtrop sagte in das Handy zu seiner Frau: Wart mal kurz, Schatz. Und der Concierge erklärte, leider könne er die angegebenen Tabletten nicht besorgen, da diese rezeptpflichtig seien. Ja, natürlich, schrie Holtrop den Concierge an. Was soll denn das heißen, nicht besorgen? Von dieser sehr unfreundlichen Reaktion Holtrops unberührt und mit einer Höflichkeit, die umso ausgesuchter, höflicher und beleidigender wurde, je lauter und absurder Holtrop sich erregte, erklärte der Concierge immer wieder das Gleiche: Tut mir leid, geht leider nicht. Holtrop, furious, steaming, unberuhigbar, schrie nur noch einzelne Worte wie »Geschäftsführer, Folgen haben, nie erlebt« und knallte zuletzt den Hörer auf das Telefon. Dazu musste man inzwischen in einem Luxushotel einchecken, um am Ende eines Wuttelefons den Hörer wirklich noch auf die Gabel des Telefons oder wenigstens die Hörerliegestelle, wenn schon nicht die Gabel, knallen zu können. »Bist du noch dran?« »Bist du noch dran?« schrie Holtrop ins Handy und beendete das Gespräch mit seiner Frau. Eben noch bewitzelt von der Sexphilosophie des Regisseurs der irren Riverboat-Talkshow und davon locker amüsiert, war Holtrop jetzt wirklich am unteren Ende der Launeskala angekommen. Holtrop zog sich die Kleider aus und ging, beschmutzt, bespuckt und ausgebuht, ins Bad und legte sich dort, in Barschelstimmung angekommen, in das heiße Badewannenwasser. Zweiter Teil. Eins. Unruhig wirft sich Johann Holtrop hin und her. Hat er von der Lethe denn noch nicht genug getrunken? In den folgenden Wochen war Asperg-Chef Holtrop einem Bombardement von widrigen, gegen ihn gerichteten Ereignissen ausgesetzt, die, obwohl nicht miteinander koordiniert, insgesamt auf eines hinzielten, ihn zu vernichten. Über Weihnachten zwischen den Jahren waren in überlangen Nächten die Gespenster der am 11. September in Ground Zero zu nichts verdampften Existenzen ans Licht gestiegen, weltweit in die Köpfe, die Hirne der Menschen hinein. Der Gedanke Rache hatte plötzlich unabweisbar Plausibilität. Das Zeitalter der Finsternis war angebrochen. Januar brachte halcyonische Klarheit, eisige Luft, Frankfurt, die Zwillingstürme der Deutschen Bank glitzerten in der tiefstehenden Vormittagssonne. Hoch oben, im 34. Stock des Westturms, wurde hinter den silberverspiegelten Scheiben der Fassade die auf 11 Uhr angesetzte Vorstandssitzung vorbereitet. Es war kurz vor 11, Mittwoch, 9. Januar 2002. Vom Zeitdruck beflügelt, eilten die Aktivisten durch die Gänge Richtung Lobby. Vor der Türe zum Konferenzsaal KS2 kamen die Sekretärinnen, Caterer, Vorstandsassistenten und Praktikanten in kleinen Gruppen gleicher zusammen, standen auf ein paar Worte beieinander und zerstreuten sich dann wieder. Ein großes buntes Bild hing an der Wand, ein modernes Ölgemälde, das einige jakobinisch kostümierte Revolutionäre am hölzernen Schaugestell einer Guillotine bei der mit offensichtlicher Freude verrichteten Arbeit zeigte. Auf dem Schild daneben stand »Neo-Rauch« an der Zeitmauer 2000. Im Büro des für die Kunstzukäufe der Bank mitverantwortlichen Vorstands Jesper de Berpenbroek, eine Etage tiefer, sammelte sich das Lager der Königsmörder. Zwei Zimmer weiter, beim Sprecher des Vorstands Bauer, kamen die ebenso revolutionär gestimmten Kräfte des Fortschritts um den jungen Wilden Peter Hombach zusammen. Hombach, 53, stand neben Bauers Schreibtisch und während Bauer über den Niedergang und bald endgültigen Fall des Hauses Binz redete, war zu beobachten, wie sich die Signale der Zustimmung vermehrt auf Hombach fokussierten, obwohl der gar nichts sagte, wie Kittke, Benzinger, Lebers und die jüngeren Adjutanten, die weiter hinten standen, aus diesen Signalen schon Angebote zu einer vorauseilenden Unterwerfung unter das von Hombach demnächst eventuell Beabsichtigte werden ließen und Bauer 64, der schräg hinter Hombach saß und seinen Text in alle Kanten von sich gab, war an diesem Spektakel der Dynamik der Macht, das er bestens kannte, selbst auch noch einmal am Rand als Nebenfigur und Zuschauer beteiligt. Bauer kannte Hombach in der Rolle des aufmüpfigen Juniors, der sich im Rudel der Meute, die den Führenden jagte, sofort hervortat und an die Spitze biss. Aber jetzt war zum ersten Mal zu beobachten, wie Hombach, selbst als Führender eingerückt in die Isolation des Ersten, darauf reagieren würde, und zwar instinktiv physisch. Lässig lehnte Hombach an Bauers Schreibtisch. Freunde in London hätten ihm, sagte er, ohne sich zu Bauer noch einmal umzudrehen, für die Zeit nach Binz schon lukrative Beratungsmandate in Aussicht gestellt, alle stünden bereit und warteten nur darauf, dass einer mit einem offenen Wort Binz Kreditfiktionen in sich zusammenfallen lassen würde. Bauer stand schließlich auf und sagte: »Gehen wir hoch, es ist schon fast 11.« Hombach ging ganz ruhig, voll Kraft, die Brust erhoben, sie war mit Energie geladen vom Willen derer, die hinter ihm gingen, mit nach vorn und vorwärts getragen, seinem ersten großen Sieg entgegen, der bald vielleicht mächtigste Banker der Welt, zumindest in Frankfurt. 4. Noch während der Sitzung hatte die Nachricht von Hombachs Niederlage ihren Weg aus dem Konferenzsaal hoch oben im linken Silberturm der Deutschen Bank in die Welt hinaus und auch bis nach Schönhausen genommen, wo in der Asberg-Hauptverwaltung Finanzvorstand Ahlers einen Anruf von seinem Frankfurter Kontaktmann Lohn bekommen hatte. Hombach durchgefallen. Ahlers schickte Holtrop eine Mail. Asberg hatte bei der Hannoveraner Fehrendonck Bank einen für Binz bestimmten Kredit aufgenommen, der mit einem Asberg-Paket von Derivaten besichert war, das bei der Deutschen Bank lag, im Moment allerdings deutlich weniger wert war als der damit besicherte Kredit von 400 Millionen Euro. Die diesbezüglichen Absprachen mit der Deutschen Bank waren auf den künftigen Chef Hombach, nicht mehr auf Bauer, ausgerichtet gewesen. Für das geplante Geschäft mit den Chinesen ergebe sich daraus aber, so Ahlers, zunächst keine konkrete Konsequenz. Immerhin sei die Aktie der Deutschen Bank, nachdem sie kurz hochgestiegen war, jetzt stark unter Druck, mit ihr der DAX. Zuletzt sei der DAX sogar unter die Marke von 5.000 Punkten gefallen. 8. Holtrop saß in einem Besprechungszimmer des Grand Hyatt Hongkong und las jetzt auf seinem BlackBerry den Anfang des Porträts, das heute in Deutschland in der Wochenzeitung Die Woche über ihn erschienen war. Unter der Überschrift Der Zukunftsfreak hieß es da: Die Hälfte seiner Arbeitszeit verbringt der rastlose Firmenchef in den USA. Die andere Hälfte hätte es heißen müssen in Fernost. Dort war Holtrop inzwischen sogar noch öfter als in New York. Hier hatte man schon den ganzen Tag gearbeitet, wenn in Deutschland die Leute gerade erst ihre Computer anmachten. Das war ein täglicher Vorsprung. Näher an der Zukunft ging hier die Sonne abends unter, hinter den neuesten Hochhäusern auf der anderen Seite des Hafens im Dunst. Vor dem Fenster standen zwei von Holtrops Gesprächspartnern, die eine Verhandlungspause erbeten hatten und beredeten sich halblaut auf Chinesisch. Die Übersetzerin rauchte eine Zigarette. Und der den hiesigen Asberg-Stützpunkt befehligende junge Mann, Christopher Magnussen, Mitte 30, graziler Typ mit fülligem Gesicht, extra scharf gescheitelten blonden Haaren darüber und einer sehr glatten, blassen Haut, stand am anderen Ende des Zimmers in der Ecke, rauchte ebenfalls und telefonierte mit leiser Stimme. Holtrop überflog den Text des Porträts. Die Tendenz war positiv, das war sofort zu sehen, das war das Einzige, was ihn interessierte. Wie immer wunderte sich Holtrop, wie gut das klang, was er in Interviews und Porträts schriftlich zu sagen bekam, was er angeblich gesagt hatte. Der Text seiner Rede klang fertiger und besser, als das Gesagte sich beim Reden für ihn selbst angefühlt hatte. Dieser Verwandlungseffekt gefiel Holtrop. »Was ist, ist, das langweilt mich«, stand da. Das hörte sich gut an in Holtrops Ohren, das schaute gut aus, besser als der Gedanke, von dem er gar nicht mehr wusste, dass er ihn so klar ausgesprochen hatte, sich in seinem Kopf dargestellt hatte, härter, zugespitzter und radikaler, sowie die ganze Passage mit der Vision einer zukünftigen Wirtschaft, den Weltentwürfen, dem von Holtrop gegen die Fachidioten in den Finanzabteilungen favorisierten visionären Kapitalismus und so weiter. Holtrop bekam beim Lesen Lust, ein ganzes Buch in dieser Art zu machen. Und sein Blick ging von dem kleinen, textgefüllten Bildschirm seines Mobile hoch und durch das Fenster des Hotelzimmers nach draußen, wo er dieses Buch in der Ferne schon vor sich sah. Sein Leben, seine Ideen, seine Philosophie. Johann Holtrop, Die Freiheit der Wirtschaft, eine Streitschrift. Oder so ähnlich. Auch ein Roman wäre denkbar, dachte Holtrop. Man hatte ihm eine Professur angeboten, in Wiefelspütz oder Wermelskirchen, egal. Es gab Möglichkeiten jenseits der Maloche. Daran fühlte sich Holtrop durch diese Gedanken beim Blick aus dem Fenster erinnert. Asberg war nicht alles. Asien brachte Holtrop jedes Mal auf gute Ideen. Das war die Ferne und der Osten vielleicht, die andere Luft hier, die Kälte, die Wärme. »Sagen Sie mal«, sagte Holtrop in Richtung von Magnussen, »für wann haben Sie denn den Tisch bestellt?« und wendete sich zugleich, während Magnussen sein eigenes Telefongespräch unterbrach und näher kam, wieder seinem BlackBerry zu, um per Mail bei Dirlmeier 10 Exemplare der heutigen Woche zu bestellen. Holtrop hatte natürlich kein Gespür dafür, dass das Porträt, das ihn so übertrieben positiv zeigte, auf andere Leute verlogen, penetrant oder gar richtig abstoßend wirken, ihm dadurch insgesamt sogar schaden könnte. Mitleidig und leicht blasiert schaute Magnussen auf den da sitzenden Holtrop herunter, wie der konzentriert seine Tastatur beim Schreiben der Mail bediente. Magnussen wartete und sagte nichts. Erst als er sich wieder abdrehte, um weiter zu telefonieren, reagierte Holtrop, hob den Kopf und schaute Magnussen ungeduldig an. »Und? Wie besprochen? 8 wollen Sie verschieben? Wieso denn?« rief Holtrop mit lauter Stimme, weil die von ihm selbst initiierte Interaktion mit Magnussen ihn in diesem Moment mehr beanspruchte, als er erwartet hatte und als es ihm angenehm war. Holtrop startete zwar immer bis zu 5 Aktionen gleichzeitig, das entsprach seinem Selbstbildnis vom hyperaktiven Mensch und Macher, der immer maximal unter Strom steht und den Reichtum seiner inneren Vieldimensionalität kaum bändigen kann, aber in Wirklichkeit war er gar kein echter Multitasker, im Gegenteil. Holtrop war Hektiker, permanent von der Vielzahl und Gleichzeitigkeit seiner Aktivitäten überfordert, überlastet. Fahrig stolperte er der jeweils neuesten, letztgestarteten Aktivität, den Blick schon auf die übernächste gerichtet, hinterher, und die meisten angefangenen Dinge blieben einfach nicht zu Ende gebracht, irgendwo um ihn herum liegen. Diese strukturelle Schlampigkeit von Holtrops Arbeitsweise hatte sich mit den Jahren und speziell mit dem fulminanten Aufstieg, die Karriereleiter hoch nach oben, immer mehr verstärkt, verschlechtert und verschlimmert. Zuletzt hatte Holtrop als CEO einen Stab von 15 Leuten unter sich, die alle nichts anderes machten, als hinter ihm her aufzuräumen, die von ihm ungehemmt wirr angestoßenen Initiativen zu verfolgen, zu sortieren, abzuschließen oder abzubrechen. Und anstatt an sich selbst zu arbeiten und seine Geistesverschlampung zu bekämpfen, hatte Holtrop sich, natürlich wieder auf die selbstverständlichste Art, ganz das von seiner Hektik hervorgerufene Außenbild zu eigen gemacht, und so sah er sich selbst als Anreger, Kreativkraftwerk, Genie der unkonventionellen Impulse, nicht als den verkommenen Schlamper, der er in Wirklichkeit eben auch war. Zwischen Magnussen und seiner noch nicht zu Ende geschriebenen Mail blickte Holtrop verärgert hin und her, suchte dabei vergeblich nach dem Gedanken, der ihn eben zuvor, keine 20 Sekunden war das her, so euphorisiert hatte, weg. Irritation, ein Störgeräusch, kam von den am Fenster stehenden Chinesen, die sich voneinander wegdrehten und sich auf Holtrop und Magnussen hin orientierten, zum Tisch zurückkamen, um die Verhandlungen fortzusetzen. Holtrop grinste forciert den Chinesen entgegen, um sich bereit zu zeigen, weiter zu verhandeln, gerade weil er es überhaupt nicht war. Und tatsächlich war ihm in diesem Moment gar nicht gegenwärtig, worüber er mit den beiden Chinesen am Verhandeln war. Holtrop sprang hoch, gab einen als Erklärung gedachten, unverständlichen Ton von sich und verließ das Zimmer. Draußen schaute er, der Kopf drehte sich dabei ruckhaft nach rechts und links, den Gang in beide Richtungen, ohne ein Zeichen für die von ihm gesuchte Toilette zu finden. Komisch, dachte Holtrop, drehte sich wieder um, machte die Türe zum Verhandlungszimmer auf und schaute nach Magnussen, der in der Ecke von eben zuvor stand und weiter am Telefonieren war. Von den Chinesen unbeachtet, von der Übersetzerin nicht einmal ignoriert, machte Holtrop 4 heftige, zornerfüllte Schritte auf Magnussen zu. Der hörte ihn, reagierte, drehte sich langsam um zu Holtrop und lächelte dabei, ohne sein Telefonat zu beenden. Diese selbstbewusst vorgetragene Unverschämtheit löste in Holtrops überspanntem Hirn eine anfallsartige Verkrampfung aus, Atemnot, Schnappen nach Luft, Starre. »Im nächsten Moment läuft ihm der blutige Schaum aus dem Mund«, dachte Magnussen. Holtrop atmete ein, atmete noch einmal ein, um gleich etwas zu sagen, es kam aber kein Laut aus ihm heraus, während quäkend der Redeschwall aus Magnussens Handy unverständliche, aber hörbar gut gelaunte, eventuell nicht deutsche Worte herausquäkte. »Was er wo? Bitte?« Magnussen zeigte auf sein Telefon. Holtrop: »Suche Klo.« Magnussen nickte und ging vor, draußen wies er nach links oben, wo am Ende des Gangs ein Klo-Piktogramm zu sehen war. »Dort links die erste Türe«, sagte Magnussen, und Holtrop ging los. Schon nach wenigen Schritten war alles wieder ganz normal. Kreislauf, Wetter, Blutdruck, Luftdruck. »Asien ist die Hölle«, dachte Holtrop in der Toilette, wo die Musik leise dudelte und die Luft nach einer Mischung aus Lilienblüte und Durchfall roch, und nahm 2 frische Tabletten Tradon, ohne das Wasser, das aus dem Hahn vor ihm tröpfelte, hinterher zu trinken. »Ich kaufe den ganzen Scheißladen«, dachte Holtrop von Ekel erfüllt. »Daneben für eine 500 Millionen.« Von dieser neuen Verhandlungsstrategie, wieder in den Status quo ante zurückeuphorisiert, betrat Holtrop als bekennender und alle Inkohärenzen sinnlos bejahender Imbeziler sozusagen den muffigen Verhandlungsraum und klopfte auf den Tisch, Kommen Sie, kommen Sie. Dabei grinste er die Übersetzerin und die Chinesen an. Wir machen Geschäft, sagte er auf Englisch. Übersetzen Sie, los. Es ging um eine 51% Beteiligung der Asberg AG an Chinas erstem privaten Fernsehsender Star TV. Holtrop sah sich in seinem Interesse an diesem Geschäft dadurch bestätigt, dass auch Murdochs News Corporation in den letzten Monaten Interesse an Star TV gezeigt hatte. Vom Aufsichtsrat war Holtrop ein Verhandlungsrahmen von bis zu 350, höchstens 400 Millionen Dollar zugesagt. Da würde er eben jetzt noch einmal 150 Millionen auf eigene Kappe drauflegen müssen. In den Nebenzimmern saßen die Anwälte, die die Feinheiten ausverhandeln würden. Aber zuerst und am Ende ging es um den Preis. Von der neuen Offerte waren die Chinesen beeindruckt, beinahe geschockt. Sie stimmten sofort zu. Holtrop war sich plötzlich unsicher, ob er jetzt auf einen Schlag zu viel geboten hatte. Er stand noch einmal auf, ging ans Fenster, sprach ein kurzes Kleingebet. Lieber Gott, bitte hilf mir. Danke. Dann kam er zurück zum Tisch. Wir machen das so, sagte er, zeigte seine weißen Zähne und streckte den Partnern die Hand entgegen. Die Chinesen lachten und schlugen ein. Die Anwälte wurden hereingerufen und beauftragt, auf Basis des neuen Angebots noch heute Abend einen Vorvertrag auszuverhandeln. Ich unterschreibe nichts, sagte Holtrop zu dem jungen Partner der englischen Lawfirm Freshfields, der das von Asberg gemietete Team hier in Hongkong führte. Was länger als zwei Seiten ist bei einem Vorvertrag. Der Anwalt sprach so, als wäre er der gleichen Ansicht, aber vielleicht redete er auch nur dem Klienten Holtrop, der ein bisschen hysterisch auf ihn wirkte, das ins Gesicht zurück, was der hören wollte. Holtrop packte seine Mappe. Los, Magnussen, rief er. Gehen wir endlich essen. Das Restaurant Cressini im Grand Hyatt, wo der Tisch reserviert war, war, so Magnussen, eines der besten der Stadt. Ohne derartige Superlative ließ Holtrop sich ungern abspeisen. Der beste Champagner, der beste Wein, der allerbeste Laden. Holtrop ging es dabei nur um den Kennerschaft und Wertungskraft aussagenden Verbalindex, dem gar keine Erfahrung entsprach. Holtrop wusste überhaupt nicht, wie sein angeblicher Lieblingswein schmeckte. Er wusste nur den Namen. Bei Tisch stand wieder einmal die unvermeidliche, weil von allen so geliebte, ganz große Operette, die Kellner, die Kerzen, das Kommen und Gehen der Gänge, Gläser und Bestecke, das Essen darauf, die Früchte des Meeres, der Berge, der Wüste und der Stadt. Dann und wann lehnte Holtrop sich angetrunken zurück, breitete die Arme aus und rief: Sand, mehr Sand! Damit waren zuerst die Muscheln gemeint, dann das Licht, Goethe, dessen Namen die Chinesen höflich nannten. Auch an diesem Abend drang nichts Persönliches von irgendjemandem am Tisch, weder von den Chinesen noch von Magnussen, zu Holtrop hindurch. So fühlte er sich gut. Gegen 11 Uhr abends kam er in sein Zimmer zurück, schaute das von den Anwälten für ihn bereitgelegte Memo des Vorvertrags an und legte sich mit der Aussicht schlafen, morgen am Vormittag diese rechtlich ja sowieso unerhebliche Absprache, die Transaktion zu den vereinbarten Bedingungen abzuwickeln, gemeinsam mit den Chinesen zu unterzeichnen. Aber am nächsten Morgen erreichte Holtrop die in diesem Augenblick für ihn relativ unpassende Nachricht von Teves Suizid. 9. Teve habe versucht, sich zu erhängen, erklärte Dirlmeier am Telefon. Es seien bei der Obduktion der Leiche entsprechende Spuren festgestellt worden, der Tod sei letztlich aber durch Unterkühlung eingetreten. Wodurch die Leiche identifiziert werden konnte, wusste Dirlmeier nicht. Dann rufen Sie doch dort an, schrie Holtrop. Das wird man doch wohl noch erfahren dürfen. Ist ja nicht zu glauben. Dabei haute Holtrop, der noch in seinem blau-rot gestreiften Schlafanzug war und seine Suite empört ablief, die Zimmer durchtigerte, das Papier der Anwälte, das gleich unterzeichnet werden sollte, gegen die an ihm vorbeirasenden Möbelstücke, den Schreibtisch, das Sofa, den Stuhl, die Lampe, das Bett, zuletzt gegen die Fensterscheibe, vor der er stand. Unten sah man die aufgeblasene Schwellkörperskulptur des Convention Center, riesig und hell im Morgenlicht daliegen, dahinter dem Binnenhafen, von Schiffen durchpflügt. Holtrop drehte sich um. Sanfte Farben, hellbeiges Holz, hellbraunes Leder, indirektes, mildes Licht und Sandfarben heller Boden, ja, dachte Holtrop gut, sagte dann: Wann ist denn die idiotische Beerdigung? Laut Testament wollte Teve sich verbrennen lassen. Ist doch völlig egal, ob er in der Urne oder im Sarg beerdigt wird. Der Freveltext vergnügte Holtrop. Dass Teve zum Abschied noch eine solche Soap aufführen würde, war für Holtrop der größte Witz. Seine eigenen leichenblasphemischen Abwehrwitze kamen ihm demgegenüber nur zu berechtigt vor. Ein Mensch, der sein Leben den anderen absichtlich tot vor die Füße schmeißt, braucht sich nicht zu wundern, wenn die mit ihren Fußtritten dagegen treten. 12. Teves Beerdigung war für Dienstag, den 19. Februar, angesetzt, ein wenig angenehmer Pflichttermin für Holtrop. Seit seiner Rückkehr aus Asien vor einer Woche hatte er permanent neue schlechte Nachrichten aus allen Regionen und Filiationen seines Aspergschen Firmenreichs entgegennehmen und abarbeiten müssen. Abends war er an keinem Tag vor 11 Uhr aus dem Büro gekommen. Dramatisch hatte sich die Finanzlage Aspergs zugespitzt. Die Erlöse waren in den ersten Wochen des neuen Jahres eingebrochen. Das Geld wurde knapp. Das war kein Wahn von Ahlers mehr. Plötzlich war das Finanzloch für Holtrop ganz direktes Faktum. Die den Chinesen im Vorvertrag zugesagte Zahlung einer ersten Rate von 50 Millionen Dollar konnte Asberg termingerecht nicht leisten. Das kreative Kreditgeschäft mit Binz, das Ahlers auf Anregung der Herstadtbank ursprünglich so konzeptioniert hatte, dass es im Effekt 500 Millionen Euro schnelles Chipgeld zur Vermehrung an der Börse ergeben würde, war zu bejahen gewesen damals im vorletzten Sommer. Aber die extrem riskant eingesetzten Gelder waren durch die Auswirkungen des 11. September auf die Konjunktur, die niemand vorhersehen hatte können, zusätzlich auch durch technische Effekte an der Börse, deren Logik Ahlers besonders gern darlegte, immer weiter abgeschmolzen. Die über Konsors frei angelegten Gelder waren in verschiedene, auf jeden Fall falsche Richtungen hin abgeflossen. Der Rest drohte endgültig irgendwo zu versickern, schlecht. Und die Stimmung im Vorstand und beim alten Asberg war noch schlechter. Kurz vor zwei versammelte sich die Trauergesellschaft vor der Abfertigungshalle des riesigen Krematoriums Nord. Das Krematorium Nord war genau genommen im Nordosten, im früheren Osten der Stadt gelegen. Der Taxifahrer wiederholte die ihm genannte Adresse und war dann kommentarlos eine Holtrop unbekannte, endlos lange, leere, weite Ausfallstraße aus Berlin hinausgefahren und hinter Baumärkten, Schrotthandel, Gartencenter und Lagerhallen sah man endlich die hochmoderne Betonruine, die ein angesehener Sakralarchitekt, dessen Namen Holtrop sofort wieder vergessen hatte, weil er sich für Sakralarchitektur und letzte Entwicklungen im Krematoriumsneubau im Moment gerade nicht so brennend interessierte, im Auftrag der Stadt entworfen und im Jahr 2001 neu erbaut hatte, spitz, schroff, kalt und abweisend. Willkommen, Toter, auf der letzten Reise, höhnte der scheußliche Bau. Ein gutes Gefühl, dachte Holtrop. Er hatte nichts dagegen, auf Beerdigungen zu gehen. Man stellt sich hin, bewegt sich wenig, schaut ernst und schaut dabei gut aus. Der Staatsschauspieler Holtrop, der nach Holtrops Ansicht sowieso zu selten im Einsatz war, war gefordert, kein Problem. Langsam wurden die vor der nackten, grau verschlierten Betonwand der Halle stehenden Aspergianer als Einzelgestalten erkennbar. Im Näherkommen spürte Holtrop etwas, was ihm nicht angenehm war. Es war nicht die übliche Anspannung, die er sonst bei den Leuten, die wussten, wer er war, als Chef hervorrief. Es war etwas anderes, Unangenehmes. Keiner der Leute dort, die in kleinen, isolierten Gruppen dastanden, schauten zu Holtrop. Irgendwann war klar, dass die Leute, die Holtrop gesehen haben mussten, ihn aktiv ignorierten, mehr noch einander zu zeigen versuchten, dass sie Aspergchef Holtrop zu ignorieren sich trauten. Holtrop war plötzlich klar, was er da spürte. Feindseligkeit, völlig offen vorgetragen. Interessant, dachte Holtrop. Was war das genau, was ihm da von seinen eigenen Aspergianern her entgegenkam? Ärger, Zorn, Wut. So etwas hatte Holtrop noch nicht erlebt. In dem Moment kam der Mensch mit der Urne aus dem Türschlund in der Betonwand heraus. Die Trauergesellschaft formierte sich und ging stumm hinter dem in der Urne befindlichen, verstorbenen und verbrannten Rest Thewes her. Die Gruppe Hauptverwaltung ging als zweite Gruppe, davor gingen die näheren Freunde, von Familie war nichts zu sehen, dahinter ging die Gruppe Krölper. Die Vorwürfe, die Holtrop auf sich zog, kamen jetzt von allen Seiten. Holtrop ging hier als der am Tod Thewes Hauptschuldige hinter dem Toten her, das war die ihm überdeutlich mitgeteilte Überzeugung der versammelten Trauergesellschaft. Mit ausdruckslosem Gesicht nahm Holtrop den Schuldspruch hin, ruhig setzte er Schritt vor Schritt. Dabei dachte er, die Welt ist wohl komplett verrückt geworden. Im Hintergrund seines Denkens lief schon ein Konsequenzendetektorprogramm, das Konsequenzalternativen, die sich für ihn aus der neuen Lage ergaben, errechnete. 13. Holtrop wollte die hier in verlogener oder auch völlig wahrhaftiger Ergriffenheit und Trauer dastehenden Aspergianer nicht noch mehr provozieren. Er tat ein paar Schritte zur Seite, sein Telefon in der Hand, telefonierte mit seinem Büro und als er sich weit genug von allen entfernt hatte, nahm er entschlossen den polnischen Abgang hinten herum abschiedslos. Dann saß Holtrop im Taxi nach Tegel, nahm die nächste Maschine nach Dortmund und von Dortmund wieder den Miethubschrauber zurück nach Schönhausen. Um kurz vor vier stürmte er, während halb Asberg in Berlin noch beim Totenschmaus zu Ehren von Thewe saß, in der Schönhausener Hauptverwaltung zum allgemeinen Erstaunen der dortigen Mitarbeiter durch die Räume seines CEO-Headquarters. 14. Ein angenehmer Chef war Holtrop nicht, das wussten alle. Es war ihm eine Freude, die Mitarbeiter seiner nahesten Umgebung, die in den Zimmern um ihn herum saßen, dauernd mit irgendwelchen hyperpräzisistischen Anfragen, Nachfragen, Aufforderungen oder Zurückstoßungen wie Unsinn schriftlich zu belästigen. So wollte er Sachkunde demonstrieren, Interesse am Detail, hohe Geschwindigkeit des Reagierens auf jede Mitteilung. Und er bremste sich dabei auch nicht, wenn der Ton seiner Mails barsch oder giftig wurde, weil er darin einen zulässigen Ausdruck seiner eigenen Geistesschärfe und Ungeduld sah, die er den Untergebenen außerdem als vorbildliche Einstellungen zur Arbeit vorhalten wollte. Nach nur einer Woche des neuen Regimes, der sogenannten Schönhausen-Offensive Holtrops, sehnten sich die Mitarbeiter in Holtrops Office of the Chairman nach dem alten Überflieger Holtrop, der nie da war, dafür medial in hysterischer Weise permanent über- und omnipräsent. Das hatte genervt, aber konkret wenig gestört. Der neue Holtrop, der ernsthafte, in Schönhausen täglich 16 Stunden für Asberg vor sich hin schuftende Arbeitsholtrop, war ein echtes Problem. Die eigentliche Arbeit wurde durch sinnlose Anfragen und Nachkorrekturen aufgehalten und der ständige Nahkontakt mit Holtrop führte gerade bei den fachlich hochqualifizierten Leuten zu Skepsis, schnell zu einer Haltung der Verachtung Holtrop gegenüber. Bei jeder zweiten Nachfrage Holtrops wurde deutlich, er weiß ja gar nichts. Im Konkreten wusste er nichts und blöffte dabei zugleich so schamlos, dass es lächerlich offensichtlich war. Eben damit hatte Holtrop aber jahrelang den größten Erfolg gehabt. Mangelnde Autorität hatte er mit seinem alles überstrahlenden Charisma ausgleichen können. Charisma ist aber auf Seltenheit und Plötzlichkeit der Charismatiker-Erscheinung angewiesen. Jetzt war Holtrop dauernd da, zeigte Inkompetenz, Hysterie, Fahrigkeit und seinen in nichts fundierten Hochmut als tägliche, den Arbeitsprozess bestimmende Qualitäten vor. Das zerstörte jede Autorität. Noch wurde über all das nicht viel geredet. Die Betroffenen tauschten manchmal einen Blick aus, indem sie sich darüber verständigten, dass sie Holtrops defekten Charakter erkannten. 15. Management bei Charisma war gestern. Auch gesteigerten Inhaltismus hatte sich Holtrop verordnet, nicht nur permanente Anwesenheit in seinem Schönhausener Büro. Fahrig stürzte er sich auf die neuesten Papiere, jeden Morgen neu. Die Vorarbeiten zur Bilanzpressekonferenz, die Holtrop in früheren Jahren gar nicht weit genug von sich wegdelegieren hatte können, kamen jetzt täglich stapelweise auf seinem Schreibtisch an. Die Berechnungen, Zahlenkolonnen, Analysen, Erwägungen und Tricks waren als Exemplar eines durchgeknallten Detailismus am Objekt Zahl zwar unterhaltsam, auch irgendwie interessant, letztlich aber doch unbeschreiblich öde und langweilig, sinnlos und unwichtig, sodass es Holtrop einfach nicht gelingen wollte, seinen Geist in ganzer Schärfe darauf einzufokussieren. Die Frage der Bilanz war doch immer schon die allereinfachste. Machen wir Gewinn oder Verlust? Er sah die Stapel der Papiere mit dem Stempel BPK, Bilanzpressekonferenz, blätterte hinein und drehte den Kopf genervt zur Seite. Diese Papiere, die er sich in diesem Frühjahr endlich einmal alle vorlegen ließ, weil er das so wollte, weil er gehofft hatte, dadurch tiefer einzusteigen in die Sache, die Misere, die Materie, ins Problem, um so endlich besser erkennen zu können, woran konkret es fehlte und so weiter, kotzten ihn, wenn er sie jetzt so direkt und konkret vor sich sah, noch mehr an als das Erscheinen von Frau Rösler, die ihn mit ihrer gut gelaunten Zugewendetheit folterte. Das Leben fühlte sich plötzlich insgesamt falsch an, ungewohnt unschön. Hölle, dachte er heftig, um die Wut wegzustoßen. Verärgert stand er auf und ging in seinem Zimmer hin und her. Draußen war es hell geworden. Johann Holtrop von Reinhard Götz, Teil 1. Mit Reinhard Götz. Ton und Technik: Nikolaus Esche, Theresia Singer. Realisation: Leonard Koppelmann. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Herbert Kapfer.